Hörst du nicht die Quellen gehen, zwischen Stein und Blumen weit? Hörst du nicht die Bäume rauschen, draußen durch die Stille rund? Hörst du nun den Frühling laden, Waldhorn gehen im grünen Wald? Hörst du tief die feuchten Hügel schlagen an die Felsenwand? All das kann ich gar nicht hören, also halt doch mal die Klappe.